Kurt Eggers, Von der Feindschaft, Deutsche Gedanken, Volkschaftsverlag Dortmund, 1941. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Kameraden! Friedrich Nietzsche, der kühnste Denker unserer Rasse, hat als erster den Mut gehabt, die männlichen und kriegerischen Gedanken, die unser Herz bewegen, zu Ende zu denken. Inmitten einer bürgerlich-pazifistischen Umwelt pries dieser Einsame das gefährliche Leben und forderte die Entscheidung zur kriegerischen Haltung. Die nationalsozialistische Revolution hat die totale Umformung des deutschen Menschen vorgenommen und wir, die in den Krieg von 1939 gezogen sind, haben es erleben dürfen, welch unerhörte Siege der kriegerische deutsche Mensch unter der Führung Adolf Hitlers zu erringen vermochte. Wir wissen, dass unser vernichtender Sturmlauf gegen Massen und Maschinen, gegen Bunker und Linien aus Stahl und Beton, der siegreiche Aufstand des Willens gegen eine angeblich unbezwingliche Materie gewesen ist. Wir haben beweisen dürfen, dass die durch Sehnsucht nach Freiheit erfüllte Seele unserer Rasse über die Tyrannei und Sklavenhalter der alten Welt zu triumphieren in der Lage war. Wir sind aufgestanden, um Europa eine neue Ordnung zu geben. Die Ordnung der Wirklichkeit, der Werthaftigkeit. Auch diese kleine Schrift dient der seelischen Mobilmachung. Sie will zu Kameraden sprechen, deren Herz nicht mehr am Gestern hängt, sondern das begeistert für die Zukunft, für das Reich schlägt. Sie will zu den Ehrlichen und den Wahrhaftigen sprechen, zu denen, deren Seelen mit dem Ballast der Vorbehalte nicht mehr beschwert ist. In die Entscheidungsschlacht wollen wir mit der jubelnden Gewissheit ziehen, als Erste berufen zu sein, das deutsche Gesetz zur Entfaltung zu bringen. Wir sind des Führers Soldaten. Dem Führer haben wir unseren Fahneneid geschworen. Der Führer ist Deutschland. Er ist der Repräsentant unseres Glaubens und unseres Willens. Wertvoller als jede Stimmung ist uns die Erkenntnis unserer Pflicht. Diese Pflicht aber erwächst aus dem tiefen Wissen unseres Wesens und unseres Zieles. Hier erwächst unsere Treue, die uns an den Führer und an das Reich bindet. Durch dieses Denken wachsen wir über uns selbst, über die Ängste des Lebens und über die kleinen Bedenken hinaus in den Bezirk der deutschen Idee, die unsere seelische Heimat ist. Wie klein erscheint uns das Gestern vor der Größe dessen, was vor uns liegt. Dieser Krieg will unser Herz fest und unsere Seele groß machen. Wir bejahen ihn von der Notwendigkeit her. Wir lieben ihn, weil er uns den Beweis für die Größe und Echtheit unserer Bereitschaft und unseres Dankes erbringen lässt. Es lebe der Führer. Berlin, den 20. April 1941. Unsere Welt. Viele Worte wurden im Verlaufe der Jahrhunderte über die Liebe gesagt. Und viele Lieder wurden gesungen von der Liebe. Gewiss, die wahre Liebe vermag viel. Sie opfert und kämpft und treibt den Menschen zu gewaltigen Taten. Sie lässt das Herz höher schlagen und die Augen freudiger und bewusster leuchten. Und wir Soldaten sprechen oft genug von der Liebe und legen alle unsere Sehnsucht nach der Braut, nach der Frau, nach den Kindern in dieses Wort. Liebe. Im Überschwang unseres Herzens haben wir zuweilen gemeint, die Welt hätte nichts Höheres zu geben als die Liebe und eine glückselige Stimmung wollte uns bis zu den Sternen hinauftragen. Es waren Stunden der Schwärmerei, die uns solche Gedanken ins Herz legten, Stunden der Weltferne, der Allvergessenheit, des Traumverlorenseins. Wenn wir dann wieder zurückgefunden hatten in die Wirklichkeit dieser Welt, erkannten wir, dass wohl härter, aber auch ehrlicher das Gebot der Pflicht uns erfüllte und dass die Notwendigkeit weit mehr Taten von uns zu fordern vermochte als die Stimmung. Wir haben auch noch eine andere Liebe erfahren als die zur Braut, zur Frau, zu den Kindern. Die Liebe zu unserem Volke. Und diese Liebe verband sich mit der Sehnsucht, das Volk frei, stark, wehrhaft und glücklich zu sehen. Die deutsche Liebe, die Liebe zu Deutschland. Alles schlossen wir darin ein, was wir von Heimat und Ehre, von Opferbereitschaft und Tatenlust in Herzen und Seele sich spiegeln, was wir drängen und fordern fühlten. Und als einst die Not über Deutschland kam und das Leid, die Schande und Schmach, litten wir seelisch und körperlich mit unserem Volk, weil wir durch Liebe und durch Schicksal mit ihm verbunden waren. Man braucht uns Deutschen, so meine ich, nicht gar zu viel von der Liebe zu erzählen. Verschonen aber möge man uns endlich mit Worten und Begriffen einer Liebe, die nicht aus dieser Welt der Wirklichkeit stammt. Was sollen wir Soldaten, deren Liebe zur Waffe aus der Erkenntnis des schicksalhaften Aufstandes unserer Rasse zur Macht geboren wurde, mit einem Worte anfangen, das fordert, liebet eure Feinde? Schon Bismarck wusste, dass man mit der christlichen Bergpredigt keinen Staat regieren kann und dass vor den Forderungen der Wirklichkeit die Traumwelt verfliegt. Ungeachtet dessen, ob diese Traumwelt schön und lieblich oder schreckenerfüllt und verlogen ist. Wir wollen, Kameraden, nicht von der Liebe reden, sondern von der Wirklichkeit, aus der unser Kampf geboren wurde. Und diese Wirklichkeit sieht so ganz anders aus als jene Traumwelt, aus der die Seele des Mannes sich löst, wenn die Signale der Schlacht ertönen und wenn es gilt, sich zur entscheidenden Tat zu rüsten. Wir Soldaten wissen, dass unsere Aufgabe darin besteht, den Feind zu vernichten. Der Gedanke, sieghaft vernichten zu müssen, erfüllt unser Herz und verleiht uns jene Rücksichtslosigkeit, die zur letzten Entscheidung nötig ist. So schön sich auch Reden vom ewigen Frieden anhören mögen, so verlockend und schillernd die Gedanken einer allgemeinen Verbrüderung und Versöhnung dem wirklichkeitsfernen Schwärmer erscheinen, so verderblich wirken sich derartige Theorien in der Praxis aus. Niemals vergessen wir den Herbst 1918. Unser Volk hungerte und darbte, da versprachen im Namen der Kultur, des Christentums, der Menschlichkeit satte Demokraten der westlichen Hemisphäre Brot und Frieden. Aber zuerst sollten die Waffen niedergelegt werden. Und es war so mancher Einfältige in unserem Volk, der den Einflüsterungen jener christlichen Freimaurer sein Ohr öffnete und bereit war, Frieden um jeden Preis zu schließen. Wisst ihr noch, Kameraden, wie der Frieden aussah? Denkt an Versailles. Was der Krieg nicht vernichtet hatte, sollte das Diktat vollenden. 1918 wurde der Ausrottungskrieg, den die so salbungsvoll predigende feindliche Welt gegen unsere Nation führte, nur auf eine andere Basis gestellt, auf eine Basis, die vielleicht noch von grausameren Gefahren umwittert war. Deutschland sollte im Frieden sterben. Denkt ihr noch an die Separationskämpfe im Westen, Kameraden? Denkt ihr an die blutigen Insurgentengefechte im Osten? In dem Frieden von Versailles ist Deutschland keinen Tag zur Ruhe gekommen. Ja, ein Deutscher erhob sich zuletzt voller Verzweiflung gegen den anderen. Ein Kampf aller gegen alle sollte das Chaos heraufführen und den Untergang unseres Volkes ein für allemal besiegeln. Wir Soldaten haben gelernt, uns die Friedensapostel genauer anzusehen, und wir haben immer wieder unter dem Schafspelz den reißenden Wolf entdeckt. Niemals wird die Welt ein Paradies werden. Wir sind nun einmal keine Engel, sondern Menschen. Und wir wollen auch keine Engel sein. Ein gerechter und ehrlicher Mensch zu sein, erscheint uns mehr. Dazu gehört aber, dass wir bereit sind, die Welt zu erkennen und zu durchschauen, so wie sie ist, nicht wie sie in den Hirnen und Herzen von Träumern, Narren und Propheten zu spiegeln sich scheint. Ob wir ihn lieben oder nicht, der Krieg der Welt ist eine Wirklichkeit, der wir nicht ausweichen dürfen, wollen wir uns nicht im Gestrüpp der Phantasterei verlieren. Und wer auf das Leben nicht verzichten, wer es vielleicht erfüllen will, der hat die Pflicht, den Kampf aufzunehmen. Das, Kameraden, ist unsere kriegerische Lebensweisheit, die uns zwar kein Engel verkündet, die uns aber die Welt selbst gelehrt hat.